wenn er wiederkommt? Was soll ich ihm sagen? Sage ihm, nie ward ich müd, nach ihm zu fragen. Und wenn er wieder fragt, was soll ich ihm sagen? Gib ihm den goldenen Ring, den ich getragen. Und wenn er denn noch fragt, wie soll ich ihn meiden? Sage ihm, niemals etwas von meinem Leiden. Und wenn er sieht, dass leer und einsam dein Zimmer, sage ihm, dass ich im Dunkel liege für immer. Sag ihm, ich hatt ihn lieb, nur ihn alleine, und dass du mich lächeln sahst, damit er nicht weint.